mich. Ach, bitte, hilf mir, den Dämon hier schnellstens loszuwerden. Danke, Herr. Du Barmherzigster, Allmächtiger. Oh, doch noch was. Ach, diese Enchiladas.